Savigny war der Sohn des bekannten Juristen Savigny. Er war ein Altersgenosse von Bismarck und Bundestagsgesandter. Savigny war Mitbegründer der Zentrumspartei. Ob sich Bismarck deshalb gegenüber Savigny über die Freimaurerei so offen aussprach, weil Rom mitunter die Freimaurerei bekämpfte? Ob es nach dem Tode Wilhelms I. in Deutschland auch einen Hochgrad-Freimaurer gab, der, wie Pastor Habicht von Stresemann sagen konnte, Kaiser Wilhelm I. habe sich in freimaurerischen Angelegenheiten stets untergeordnet? Kaiser Friedrich wurde am 5. November 1853 in die große Landesloge aufgenommen. Rasch erhielt er die höheren Grade. Im Jahre 1860 wurde er Ordensmeister der großen Landesloge. Nach der Angabe des Zeugen Müllendorf hätte er also den 12. Grad erreicht. Ob der 12. Grad wirklich der allerhöchste Grad ist, oder werden vielleicht die Brüder der höchsten Hochgrade in neue Logen zusammengeschlossen? Der Kronprinz fühlte den Wunsch, der Freimaurerei tief auf den Grund zu gehen. Mit deutscher Gründlichkeit begann er nachzuforschen, woher das Brauchtum eigentlich stamme. Er schickte sogar eine Abordnung nach Schweden, um in Schweden feststellen zu lassen, ob die Behauptung, das Brauchtum stamme aus Schweden, richtig ist. Die Behauptung, das Brauchtum stamme aus Schweden, taucht auch in der Gegenwart immer wieder auf. Wegen der Forschungen des Kaisers Friedrich vergleiche Kohut die Hohenzollern und die Freimaurerei, ferner Müller von Hausen die Hohenzollern und die Freimaurerei. Im Jahre 1874 hat der Kronprinz sein Amt als Ordensmeister niedergelegt. Dieser Entschluss erregte in der Freimaurerei größtes Aufsehen. Die Geschichte der großen Landesloge lüftet selbstverständlich nicht den letzten Schleier. In ihrer Einleitung ist sogar gesagt, bei der Herausgabe der Geschichte der großen Landesloge habe darauf Rücksicht genommen werden müssen, dass sie auch den Brüdern des ersten Grades in die Hand gegeben werde. Es gibt also zweifellos noch weitere und geheime Unterlagen über die Beziehung der deutschen Fürsten zur Freimaurerei. Trotzdem gibt uns die Geschichte der großen Landesloge in Zusammenhang mit anderen Quellen einen recht bezeichnenden Aufschluss, aus welchen Gründen Kaiser Friedrich, damals noch Kronprinz, im Jahre 1874 sein Amt als Ordensmeister niederlegte. Die Geschichte der großen Landesloge schreibt, über die Gründe seines Rücktrittes habe sich der Kronprinz nie mit voller Deutlichkeit ausgesprochen. Es könne sein, dass die von ihm angeregten Forschungen auf geschichtlichem Gebiet seinen Erwartungen nicht entsprachen. Wir können uns jedoch aus dem bis jetzt vorliegenden Schrifttum ein durchaus klares Bild über die Gründe machen, die den Kronprinzen veranlassten, sein Amt als Ordensmeister niederzulegen und, wie wir noch sehen werden, seine ganze Einstellung zum Freimaurerbunde zu ändern. Zwischen dem Kronprinzen und den höchsten Hochgradbrüdern der großen Landesloge ist es zu schweren Meinungsverschiedenheiten gekommen, weil der Kronprinz die von ihm geforderten Aufschlüsse nicht erhielt und weil den Forschungen, die der Kronprinz veranlassen wollte, Widerstand entgegengesetzt wurde. Schon die Rede, die der Kronprinz am 24. Juni 1870 bei dem Johannisfest vor allen Brüdern gehalten hatte, hatte das größte Befremden der Hochgradbrüder hervorgerufen. Der Kronprinz hatte in dieser Rede unter anderem ausgeführt, dass es um ein richtiges Urteil über die Entstehung und Entwicklung der großen Landesloge, ihrer Logen und Einrichtungen zu ermöglichen, nicht mehr zu umgehen sei, die bisher beobachteten Schranken des geschichtlichen Geheimnisses, wonach die Geschichte der großen Landesloge in ihrem ganzen Umfang verschwiegen werden müsste, ja im Bunde selbst nur zuletzt an die wenigen ältesten und bewährtesten Brüder mitgeteilt werden dürfe, zu durchbrechen und die historischen Dokumente gründlich untersuchen zu lassen, denn die geschichtlichen Wahrheiten könnten nur durch geschichtliche Forschungen sichergestellt werden. Es sei zwar schon einiges in dieser Beziehung geschehen, alleine noch sei man nicht mit den Forschungen zu einem völlig genügenden Ziele gelangt, wie es für einen Orden sich zieme, der die Symbole des Lichtes so hochstelle, dass bei ihm alles recht licht und klar sein sollte. Der Kronprinz beauftrage einen der großen Landesloge angehörenden Hochgradfreimaurer, Schiffmann, über die Entstehung des Ordens und der Lehrart Nachforschungen anzustellen. In seiner Eigenschaft als Ordensmeister beauftragte der Kronprinz den Archivar der großen Landesloge, dem Bruder Schiffmann alle geheimen Akten zur Verfügung zu stellen. Als jedoch der Kronprinz und Schiffmann begannen, an den Überlieferungen und an den Lehren des Ordens Kritik zu üben und sogar die Wahrheit mancher Erzählungen anzuzweifeln, wurde der Gehorsam verweigert und das weitere Material wurde dem Kronprinzen vorenthalten. Selbstverständlich war es den Hochgradbrüdern ganz besonders lästig, dass der Kronprinz gerade an dem Bestehen der Hochgrade Kritik übte. Es bestand in der großen Landesloge eine starke Partei, die den Forschungen des Kronprinzen den stärksten Widerstand entgegensetzte. So kam es, dass der Kronprinz im Jahre 1874 sein Amt als Ordensmeister niederlegte. Schiffmann hatte jedoch in der großen Landesloge auch Anhänger und es bestand eine Zeit lang sogar die Möglichkeit, dass er Ordensmeister wurde. Um dieses zu verhindern, wurden in einem besonderen Verfahren, das in dem freimaurerischen Schrifttum als ungewöhnlich bezeichnet wird, die Bestimmungen über die Ernennung des Ordensmeisters geändert. Diese Änderung der Bestimmungen über die Ernennung des Ordensmeisters, die sich nur gegen Schiffmann richtete, wurde von Dr. Wiedmann, dem Verfasser der Konkordanz, in der Zirkelkorrespondenz ausführlich verteidigt. Dr. Wiedmann gehörte derjenigen Richtung an, die dem Kronprinzen weitere Forschungen unmöglich machen wollte. Er war der größte Gegner des Hochrat-Freimaurers Schiffmann. Schiffmann wurde im Jahre 1876, 2 Jahre nachdem der Kronprinz sein Amt als Ordensmeister niedergelegt hatte, aus der großen Landesloge ausgeschlossen. Es wurde ihm vorgeworfen, er habe in mehreren zur Verteidigung seines Standpunktes geschriebenen Schriften die Geheimhaltungspflicht verletzt. Wegen des Streites zwischen dem Kronprinzen und den Hochratbrüdern seiner Großloge verweise ich auf folgendes Schrifttum: Müller von Hausen, die Hohenzollern und die Freimaurerei, Seite 21 und folgende. Geschichte der großen Landesloge, Band 2, 1921, Seite 10 und folgende. Findel, Geschichte der Freimaurerei, 1878, Seite 568 und 570. Runkel, Geschichte der Freimaurerei, Band 3, 1932, Seite 351 und folgende. Ferner Findel, Bruder Schiffmann und die große Landesloge. Runkel, der der großen Landesloge angehört, bemüht sich natürlich, die Stellungnahme der Hochgradbrüder gegen den Kronprinzen mit allen möglichen Mitteln zu entschuldigen. Die Reden, die der Kronprinz am 24. Juni 1870 und am 7. März 1874 bei der Niederlegung des Amtes des Ordensmeisters gehalten hat, verdienen ganz eingehendes Studium. Auch die Rede vom 7. März 1874 hat die Hochgradbrüder außerordentlich erregt, wenn sie auch ihre Erregung nicht offen und nicht laut zum Ausdruck brachten.